Kapitel 5 Alles oder nichts. Vinzenz. Das ist die Stimme von Vinzenz. Wie ist das möglich? Ich höre, was er sagt. Er ist sehr aufgeregt. Nein und nochmals nein. Ich höre auf. So war das nicht gedacht. Ihr seid total verrückt. Vinzenz steckt das Handy in seinen Pelz und steht auf. Ich komme aus meinem Versteck raus. Vinzenz, was soll dieses Karnevalskostüm? Er dreht sich um. Sein Gesicht ist ein Fragezeichen. Peter? Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht zum Gletscher gehen. Kannst du mir bitte erklären, was du hier machst? Hey Mann, langsam. Du bist doch nicht mein Vater. Und vielleicht solltest du mir was erklären. Ich zeige auf den Computer die Scheinwerfer und das Kostüm. Tut mir leid, sagt Vinzenz kurz. Dazu kann ich dir nichts sagen. Jetzt verstehe ich, warum er neulich bei Ernst und Maria so komisch war. Warum er nicht die Bergwacht rufen wollte. Und der anonyme Brief? Na klar, das war auch Vinzenz. Aber warum hat er das alles nur gemacht? Also, ich finde das nicht sehr witzig. Das ist kein Witz, Peter. Man zwingt mich, das zu machen. Mann? Wer ist Mann? Jemand. Also, hör mal. Entweder du erzählst mir jetzt alles oder ich rufe die Polizei. Vinzenz sieht jetzt sehr bestürzt aus. Okay, okay. Also vor 2 Monaten habe ich einen komischen Typen getroffen. Einen gewissen Herrn Lackner. Ach, den Immobilienheini. Ja, den du am Rathaus gesehen hast. Das ist ein Spekulant. Nein, schlimmer, ein Betrüger. Aber das habe ich erst letzte Woche kapiert. Der will das Grundstück vom Ernst für einen Apfel und ein Ei kaufen und später da teure Ferienwohnungen bauen. Mir hat er Geld angeboten, damit ich die Spuren rund um den Hof mache. Und ich habe zuerst gedacht, das ist ja nur ein Scherz. Und dann sollte ich die Schreie aufnehmen. Und dann die Sache mit den Schafen. Ich bin sprachlos. Im Ernst, Vinzenz, das warst du? Ja, er hat mir gedroht, mich bei der Polizei anzuzeigen. Ich wollte aufhören, ich schwör's dir. Aber ich war schon zu sehr in der Geschichte verwickelt. Ich weiß echt nicht, wie ich da jetzt rauskomme. Vinzenz ist aufgestanden und läuft nervös hin und her. Ich versuche, ihn zu beruhigen. Ich meine, vielleicht kann man ja noch was retten. Und ich bin sicher, Ernst und Maria verzeihen ihm. Zu spät, sagt Vinzenz und weint fast. Noch eine halbe Stunde, dann zerstört die Lawine den Hof. Was für eine Lawine? Frage ich. Ich habe Lackner eine Dynamitpatrone gegeben. Die Bergwacht hat sowas, um Lawinen mit Fernsteuerung künstlich auszulösen. Er hat mir gerade am Telefon gesagt, dass er die Patrone unterhalb vom Rotkogel angebracht hat. Was bin ich für ein Dummkopf? Das kann man wohl sagen. Und jetzt? Was jetzt? Nix? Mensch, Vinzenz, ich schüttle ihn. Wir müssen doch Ernst und Maria Bescheid sagen. Die beiden sind heute nicht am Hof. Na und? Wir müssen das Haus trotzdem retten. Wie lange brauchen wir von hier bis zum Rotkogel? Ungefähr 30 Minuten. Also, los, das schaffen wir. Schnell klettern wir aus der Höhle raus. Vinzenz hat immer noch sein Monsterkostüm an. Wir haben mal gerade 25 Minuten Zeit. Wenn wir die Patrone nicht finden, geht die Lawine los. Das ist sicher.